Täglich pendelte die Riesengürtelflut der verschiedenen Stellungen der Mond- und Erdbahn entsprechend zwischen Norden und Süden hin und her. Der Mond Phöbus blieb nicht stehen, er schraubte sich noch näher an die Erde heran und verringerte seine Umlaufzeit noch mehr, bis er schließlich täglich dreimal um die Erde lief. Welches groteskes, unvergleichliches Bild, als die riesengroß gewordene Mondscheibe täglich dreimal die Sonne und die Sterne verfinsterte und dreimal täglich auch eine Verfinsterung des Mondes durch die im Vergleich zum Mond überklein erscheinende Sonne eintrat. Das schildert uns, nach Fischer, Seite 104 und folgende, die Offenbarung Johannes 8, Vers 12. Als der Mond Phöbus auf 2 bis 2,5 Erddurchmesser an die Erde herangekommen war, musste er sich unter dem Drucke der Erdanziehungskraft in Ringe auflösen, die nacheinander auf die Erde niederstürzten. Zuerst kam ein ungeheuerlicher Hagel von Eisstücken, Hagel, Schnee und Regenwetter, dann ein Schlammregen von Sand und Eisen und Lehm, die das Meer blutrot färbten, dann festes Gestein bis zur Bergesgröße, glühend geworden beim Durcheilen der Erdluft und endlich wieder heulende Hagelstücke. Kaum konnten sich die Menschen vor den niederfallenden Steinstücken in Klüften und Felsen bergen. Wir finden das anschaulich geschildert in der Offenbarung Johannes 8, Vers 12 und Johannes 6, Vers 12 bis 17. 3 bis 5 Jahre dauerte die schauerliche Zeit des Einsturzes des Mondes auf die Erde, während welcher die Sonne verfinstert war. Das war der 5 Jahre dauernde finstere Winter der Edda. Die Edda spricht von Fimbulvetr, 5 Jahre schreckliche Zeit, und von 3 bis 5 Jahren Sonnenschweigen. Jammernd irrten hungernde Menschen durch ungekannte Gebirge. Anscheinend deuten folgende Stellen der Edda auf die Schreckenszeit vor dem Einsturz unseres Vollmondes. Windzeit, Wolfszeit, ehe die Welt zerstürzt, Völuspa. Wer lebt und leibt noch, wenn der lang besungene Schreckenswinter schwand, lief und lief Thrasir Leben, verborgen in Homilies Holz. Morgentau ist all ihr Mal, von ihnen stammt ein neu Geschlecht, was tut ihr Lied? Die Erde war Wüste und leer, 1. Mose 21, Vers 2. Finster war es auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, 1. Mose 1, 12. Das ist richtig übersetzt, heftige Winde und Stürme als Begleiter des Einsturzes. Der letzte Ring war niedergestürzt. Es wurde Licht, 1. Mose 1, 3. Da schied Gott das Licht von der Finsternis, 1. Mose 1, 4. Helle wurde es, wolkenlos und blau lachte der Himmel und heiter strahlte die Sonne nieder vom Firmament und Tag und Nacht waren wieder unterscheidbar. Aber welches Wunder aller Wunder sahen die wenigen übriggebliebenen der Tropengegenden? Der Mond und seine späteren Ringe waren verschwunden, lediglich die Sonne und die Sterne glänzten und leuchteten am Himmel. Das Meer in den Tropen war gewichen um 2000 Meter herab. Mit dem Einsturz des Mondes war dessen Anziehungskraft verschwunden, die Gürtelhochflut zwischen den Tropen musste verebben und nach Norden und Süden dringen. Und so wälzten sich mit dem Einsturz des Mondes ganze Wassergebirge 1000-2000 Meter hoch nach Norden und Süden, bedeckten dabei Ebenen und Berge bis auf die höchsten Bergspitzen und die Gebiete mittlerer Breiten in ihren höheren Lagen. Die Verebbung der Gürtelhochflut brachte den Tropenbewohnern nun ein Zurückweichen des Wassers und Auftauchen neuen Landes, für die Länder südlich und nördlich davon aber schreckliche Fluten, gehäuften Tod und Vernichtung bis auf wenige. Lange schossen die Fluten hin und her, bis sich die Erde zur Kugelform zurückbildete und nagten an den Felsküsten Grönlands Wassermarken in 1000 Meter Höhe aus, bis sie sich verliefen und sich das Wasser an besonderen Örtern in größer gewordenen Meeren versammelte, so dass die Erde hervortrat, 1. Mose 1, 5 bis 10. Und was sahen die wenigen Überlebenden? Einen neuen Himmel, Heimat von Nordhimmisch gleich Heim, und eine neue Erde. Wolkenlos und azurblau lachte er ja auf die tief verängstigten Menschenkinder hernieder, die nun wieder säen und ernten konnten, 1. Mose 14 bis 18. Der Mond war verschwunden, hatte sich in grausiger Weise mit der Erde vermählt. Die Flutsage der Chibchas-Indianer spricht ausdrücklich von einer mondlosen Zeit vor der Flut, die Atlantis wieder unter Wasser setzte. Fischer, Weltenwende, Seite 81. Die richtige Ansicht, dass unser Mond nicht von jeher am Himmel gestanden sei, war im Altertum allgemein verbreitet. Der Einsturz des Phöbus auf die Erde soll nach indischen Aufzeichnungen vor 800.000 Jahren gewesen sein, was mit astronomischen Berechnungen so ungefähr stimmen würde. Und wie sah die Erde nach dem Einsturz und dem Rückströmen der großen Flut aus? Eine neue Erde tat sich auf. Von der Gürtelhochflut befreit, traten neue Erdteile aus dem Wasser hervor, Lemuria und Atlantis. Fast senkrecht stand die Achse der Erde, ein ewiger Frühling war angebrochen und unter dem Einfluss der Sonne brachte die Erde bald wieder neue Pflanzen, Bäume, Gras und Kraut hervor. 1. Mose 1, 11. Auch neue Tierarten entstanden, die alten waren bei der ungeheuren Katastrophe gestorben und versunken. 1. Mose 1, 21 bis 25. Und die Menschen? Außerordentlich wenige werden es gewesen sein, die die furchtbare Katastrophe überlebten, mehr von der Rasse der Roten in Amerika, sehr wenige von der weißen Rasse, nach den vielen Sagen hierüber gar nur ein paar. Vergleiche auch hierzu die biblische Darstellung 1. Mose 1, 26 und weitere. Die vorstehende Schilderung einer Schreckenszeit auf Erden nach der genialen Glazialkosmogonie der Welteislehre des Astronomen Hörbiger finden wir zu unserer größten Überraschung bereits in der Prosa oder jüngeren Edda, nunmehr erschlossen durch Jon Gorsleben. Für den Leser unseres Buches bietet diese Tatsache keine große Überraschung, weiß er doch, dass die in der Edda geschilderten erdgeschichtlichen und astronomischen Vorgänge auf Überlieferungen der Germanen beruhen, die über Jahrmillionen zurückreichen und zum Teil sich in den Bohusläner Bilderschriften wiederfinden. Die Wahrheit ist auf dem Marsche. Wer sich über die berührten astronomischen Verhältnisse größerer Klarheit verschaffen will, dem empfehlen wir das ausgezeichnete Werk von Max Vallier, Der Sterne, Bahn und Wesen, bei Vogtländer in Leipzig.